Hallo, hallo, das ist Alessandro Bosetti und ich freue mich hier zu sein mit dem Expose Yourself Team. Eigentlich ein wunderbares Team. Wir haben dieses Jahr Projektmodul Experimentelles Radio Bauhaus Universität Weimar gearbeitet und es ging um Exposing Yourself und so Radiostücke zu machen, so persönliche Radiostücke zu machen, die richtig autobiografisch waren. Und es war ein bisschen ein Spiel von sich verstecken und dann wieder finden. Und ich bin sehr froh, heute neue Stücke zu vorstellen. Und ich würde sagen, es gibt ein Stück, eine Meisterin von Lypsis und eine Geschichte von zwei Schwestern, eine Meditation über drei Begriffe, so wie Kunst und Machen und Arbeit, die sich gemischt und wieder neu finden, ein Springen in kaltes Wasser und am Ende jemand, die den Genuss von Alleinsein entdeckt. Und ja, und ich würde vorschlagen, jetzt und willkommen unsere Gäste. Und die sind. Hallo, ich bin Simone Müller. Martha Hennersdorf. Ich bin Janine Müller. Ich bin Betka Burger. Und ich bin Vivian Schütz. Und jetzt. Wir fangen an mit ein Stück mit von Martha Hennersdorf. Ich kenne ihn seit 6 Jahren. Doch Jahre zählen für ihn nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich würde sagen, es fängt an, wenn wir so 5 sind oder sowas vielleicht. So eine Vielzahl von Kleinigkeiten, die sich zusammenfügt. So neue Lebenswege. Er hat sich in der Zeit, die ich ihn kenne, nicht im geringsten verändert. Äußerlich wie innerlich scheint er genau derselbe zu sein. Er glaubt nicht an die Zeit. Wenn ich jetzt so darauf zurückgucke, kommt es mir so vor, als waren wir einfach auch noch sehr jung. Wenn das vorher alles irgendwie ein Spiel war. Ich kenne ihn seit 6 Jahren. Doch Jahre zählen für ihn nicht. Na, eigentlich waren die letzten 6 Jahre ja gerade die, in denen wir nicht mehr beieinander gewohnt haben, sondern in unterschiedlichen Städten. Damals bin ich nach Halle gezogen und du warst ja gerade davor in Neuseeland. Er wurde vor 6 Jahren am Strand der Pazifikküste gefunden und einfach mitgenommen. Von seiner Vergangenheit erzählt er nicht, weil sie ihm völlig egal ist. Er ist viel umgezogen, schweigend und oft unbemerkt. Wie ein blinder Passagier, dem egal ist, in welchem Schiff er sitzt und der keine Angst hat, entdeckt zu werden. Dem es egal ist, wo er hinfährt, ob und wann er ankommt, mit wem er unterwegs ist, ob der Wind peitscht oder die See flach ist. Man könnte ihn zuweilen für seinen Gleichmut beneiden. Wo will ich hin? Was machen Sie eigentlich gerade? Irgendwie hat man so mit Haut und Haaren in jeder Situation drin gesteckt. Und man hat sich so reinfallen lassen. Und sich so ganz doll treiben lassen von seinen Emotionen. Trotzdem warst du eigentlich ein fester Anker für mich. Und auch einer der wenigen Gründe, nach Berlin zu fahren. Ich weiß auch noch, wie dir die selbstgezogenen, ich glaube, es waren Sonnenblumen oder Tomaten, auch vom Balkon runtergefallen sind, weil die so überirdisch groß geworden waren. Ich weiß, dass ich das erstmal ein unglaubliches Glück für dich fand, dass du überhaupt diese Wohnung bekommen hast. Man kam rein und gleich in die Küche, die aber von diesem Bereich, den man vielleicht einen Flurbereich nennen könnte, abgegrenzt war durch ein kleines gefliestes Podest und nicht klein, groß, den ganzen Raum überziehend. Dann ging man weiter in so ein großes Berliner Zimmer mit einem Klavier und zwei Türen zu den jeweiligen Zimmern. Diese beiden Zimmer wiederum hatten Türen, die zum hinteren Flur führten. Von dort kam man ins Bad und was ich immer ganz kurios fand, war, dass der Balkon am Badezimmer war. Ziemlich lange lag er in einer Schachtel im Badezimmer herum. Manchmal verschwand er für Monate. Eingeklemmt zwischen Kühlschrank und Wand. Ja, das Wochenende ab Mittwochabend in der Küche. Irgendwie war das auch so ein kleiner Mikrokosmos, fand ich, wie wir beide und die Küche und viel Wein. Ich nehme alles und es ist irgendwie auch alles viel zu viel, aber... Er muss mehrere Millionen Jahre alt sein. Von seiner Vergangenheit erzählt er nicht. I remember the long talks. I remember your music every morning. The music that I've adopted now, God. I remember the open windows on your side. I remember the open curtains on my side. I remember it was warm sometimes, although it was cold. Keine Aufgabe. Er ist einfach nur da. Das scheint ihm zu reichen. Ich glaube, wir haben mit unseren Köpfen schon ganz schön in den Wolken gesteckt. So. Das irgendwie auch einen großen Reiz bietet, dieses Gefühl, irgendwo hin zu drängen mit der Kraft, die man eben so hat. Er verschwand in Hosen, Mäntel und Umhängetaschen, je nachdem, was gerade in Reichweite war. Er ist nicht besonders groß. Man kann ihn umschließen, wenn man ihn in der Hand hält. Er ist wie ein rundes Dreieck. Schwarz, ziemlich flach und hat weiße Punkte. Jeder einzelne Punkt ist ein bisschen anders. What I know about you. Oof. Will nichts, verfolgt kein Ziel, lässt alles mit sich machen, arbeitet nicht, liegt herum oder wird herumgetragen. Er ist gewissermaßen völlig nutzlos. Ich weiß nicht, inwieweit unsere Positionen da vergleichbar sind. We are similar, although we are so different. Ah. Also ich glaube, wir waren beide bis zum Anschlag verwirrt. Permanent. Er hat sich in der Zeit, die ich ihn kenne, nicht im geringsten verändert. Äußerlich wie innerlich scheint er genau derselbe zu sein. Er glaubt nicht an die Zeit. Wenn er hören könnte, würde er den Nachbarn über sich Cello üben hören. Er liegt auf der Fensterbank. Er weiß nicht genau, wohin es ihn in den nächsten Jahren noch verschlagen wird. Er würde überall hin mitkommen. Er ist einfach nur da. Und das scheint ihm zu reichen. Stone? No, let me not lie. I don't remember the stone. Step out and leap. Yeah, that's what I know about you. No, I don't remember the stone. I'm sorry, I don't remember the stone. Ja, Martha, step out and leap. You didn't tell me the title of this piece. What is it, the title of this piece, finally? Aus dem Leben eines Steins, vielleicht. Ja, es ist ein sehr sensibler Stein, die viel gereist hat. Und ich habe das Gefühl, dass du sehr gerne reist, oder? Stimmt das? Ja. Kannst du mich ein bisschen erzählen, warum so ist? Ich fühle mich immer sehr lebendig, wenn ich reise und kann dann auch irgendwie mein Leben nochmal so ein bisschen aus einer Distanz betrachten. Und das ist immer das, was ich am Reisen auch sehr mag. Es kommen ganz viele neue Eindrücke und die alten sozusagen, meinen Alltag, kann ich irgendwie abgekoppelt sehen. Bleibst du jetzt in Weimar eine Weile oder ja, bist du dann schnell weg? Naja, ich habe vor, nach Peru zu gehen im Sommer für ein paar Monate, aber prinzipiell bleibe ich erstmal hier. Für 2-3 Jahre. Und für warst du weg auch? Du warst in Namibia. Kannst du ein bisschen erzählen über diese Erfahrung? Oder? Ja, ich war ein Jahr in Namibia, bin im Sommer wiedergekommen. Da ist auch ein kleines Stück in dem Stück drin gewesen, eben aus dieser Zeit, von der Freundin, mit der ich da mir zusammen ein 12-Quadratmeter Zimmer geteilt habe. Und eigentlich war in dem Zimmer auch nichts anderes drin als 2 Betten. Und wir hatten da eine sehr schöne Zeit gemeinsam. Es war sehr, sehr lehrreiche, sehr intensive, sehr bereichernde Zeit. Mhm. Und wie fühlst du dich an, wenn du dieses Stück hörst jetzt? Dass die, ich glaube, die ganze technische Sorgen sind weg. Ein Stück ist fertig und so. Und dann was kommt zurück als Gefühl, wenn du das alles, diese Montage hörst? Vor allem Dankbarkeit irgendwie. Dankbarkeit gegenüber dem, was ich erlebt habe und auch gegenüber den Menschen, die in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen und gespielt haben. Und wenn ich die so reden höre, dann empfinde ich denen gegenüber eine große, ja, Liebe, Wertschätzung, Dankbarkeit. Und ist wer ist dieser Stein eigentlich? Der Stein hat eigentlich keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich bin nur auf die Idee gekommen, weil der mir hier in Weimar in die Hand gefallen ist und ich mich darüber total gewundert habe, weil ich ganz wenig mitgenommen habe in meinem Umzug und eigentlich auch nie darauf geachtet habe, dass der Stein irgendwo dabei ist. Und dann war er doch wieder da und ich weiß, dass er in Namibia auch mit war und ich habe mal ein Jahr in Amsterdam gelebt, da war er auch mit. Das ist jetzt in dem Stück nicht mit drin. Mhm. Und in Berlin lag er auch immer irgendwo rum und der fiel mir einfach immer irgendwie in die Hände und das fand ich irgendwie so witzig, dass der einfach immer irgendwie dabei war, ohne dass ich darauf je geachtet hätte. Also so wie ein bisschen eine neutrale Beobachter auch. Aber auch sehr, ist lustig, weil ein Stein ist so Art und unsensibel. Und am Ende des Stücks, du hast das Gefühl, das ist ein sehr sensibler Stein. Das ist ein sehr emotioneller Stein. Und ich möchte auch dich fragen, weil ich habe das Gefühl, genau in diese Stücke, in Kurs allgemein, wir haben über Expose Yourself geredet. Und das ist nicht so einfach, sich selbst zu zeigen in ihr Arbeiten. Und deine Arbeit, es hat mir die Eindruck gegeben, dass du ganz genau beide Extreme so hast. Ein bisschen wie ein Schriftsteller, ich weiß, dass die dir gefällt, dass es Haruki Murakami ist. Weil auf einer Seite es klingt so kalt oder sehr, sehr, kann man sagen, sparsam. Du erzählst nicht so viel, aber gleichzeitig am Ende entsteht eine, doch die Eindruck, was Persönliches erfahren zu haben. Kannst du ein bisschen, warum glaubst du, so ist das? Na, mich hat interessiert, wie du auch meintest, dieses Element im Leben, was eben der Beobachter ist oder was sich nicht verändert. Und die Stimmungen gehen ja rauf und runter und auch die Lebensumstände ändern sich. Aber es gibt ja auch irgendwie was ich immer irgendwie gemerkt habe in meinem Leben, dass da auch immer was war, was sich nicht geändert hat. Und ich weiß nicht, wie man das nennen mag. Manche nennen das die Seele oder weiß ich nicht. Für mich hat der Stein das irgendwie ganz auf so eine, irgendwie auf irgendeine Art und Weise repräsentiert. Und eben dieses, was nicht diesen ständigen Schwankungen unterworfen ist, dass es dieses Element eben auch gibt. Und ja. Okay. Dann vielen Dank, Martha Endersdorf. Und jetzt, ich freue mich auf den Stück von Betty Burger. Die heißt Neko Gamorash Imitirat. Ich habe richtig gesagt, ich hoffe es. Und nach dem Motto You must love somebody, wir hören dieses andere Stück. 2014. 1 year. But it seems as it was shorter. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. Maybe just a half of the year. Nekomu moraš. Or even less, like a month. Actually, it was all about one day. Nekomu moraš, moraš. The 27th of September. Moraš. My sister got married that day. It was late in the night. The time to give a toast. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. The most important sentence was Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. You must love somebody. Maybe I emphasize that too much, just too strong. But the words that I said, I think I wouldn't change them. They were appropriate. They fit it to the wedding. Yeah, at the end of the speech, I just say na zdravje, which means to cheer for the bride and groom. And everyone just took their glasses and toast for them. And then there were this applause. I think I felt satisfied and proud what I did before. Nekoga moraš imeti rad. You must love somebody. I remember that my inspiration was a Slovenian poem. Ivan Inati, nekoga moraš imeti rad. You must love someone. Yeah, I used a poem from Ivan Minati, which is talking about love. Its title is Nekoga moraš imeti rad, which means you have to love somebody. Nekoga moraš imeti rad. Pa čeprav reko, travo, drevo ali kamen. It doesn't matter if that's a tree or the river or the stone. You must love someone. You must love someone. Even though only grass, river, tree or stone. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo. Da se lačna nasiti bližine. On someone's shoulder you must lay your hand, so that it glads its hunger with nearness. Nekomu moraš, moraš. To je kot kruh, kot požirek vode. Moraš dati svoje bele oblake. Svoje drzne ptice san. Svoje plašne ptice nemoči. You should give someone your like white clouds, your good side and your bad side. There must be someone. It is like a breath, like a drink of water, to whom you must give your white clouds, your brave birds of dreams, your shy birds of helplessness. Nekje vendar mora biti zanje gnezdo miru in nežnosti. Somewhere for them there must be a nest of peace and tenderness. Nekoga moraš imeti rad. Nekoga moraš imeti rad. Z nekom moraš v korak. V isto sled. You must love someone. You must love someone. Walk side by side with someone on the same path. Nekoga moraš imeti rad. You must love somebody. It's so hard to describe how I felt that day. I felt like probably the all feelings that could be felt in me at the same time. In one day, I had so many different feelings. When was the moment that I had to make my toast, I felt sick. Responsibility and fear. And yet the bride was really nervous, so I had to act like calm and everything, but inside me I was going crazy. I was nervous and stressed. I was really, really stressed. I was under pressure. My sister was really nervous and she didn't have anyone else to tell just the bad things. And I was sad and I was angry. Happiness and sadness. Oh, I was so full of feelings and I, of course I was happy that she's getting married, but that's a big step, you know, and it make a mark on me too. I was proud. I was proud of me, but at the same time, I was not good enough. I was just trying to impress her to be really like the person who she can rely on. But I had feeling that I was not good enough. Not good enough for my sister. Because my sister expect a lot from me. She was like a bridezilla, so it was hard for me. For her expectation of the perfect wedding. She and her husband want to have a perfect wedding. Because she wanted that everything would be perfect, but I was the only one who she can... Like, she was, I don't know, screaming. Not screaming on me, but she was really... Because my sister scream on me on the different things that could be better, on her opinion. Ah, she was a devil that day. Maybe, I don't know, she just couldn't show that she appreciated what I did for her. I try to be really good, best woman to my sister, like really good friend and to help her, but she didn't like say thank you to me during the day. So now I know that what I needed that day was just one big thank you. That's all. She didn't say it. I think that she was not thinking about that at all. She was not thinking about how I felt that day, because she was so focused on her feelings, on her day, on her wedding day. That's why I broke down. I have to say that I cried a lot. I didn't expect me to do that, and I was really embarrassed because everybody at the party saw me crying. I was crying, crying. But sometime I crashed and I cried. Nobody could stop me. But I really couldn't help myself at that time. I just couldn't stop and I don't really know why I was crying, maybe... At that time, I didn't know why. Because all of this frustration, all of this anxiety. I cried because this stress filled in me and I couldn't do anything else. So I cried like 2 hours. But then I just cried like for 4 hours and nobody stopped me. Because of the stress, alcohol, because of the old feelings. And I think that it was like crying because of the happiness, because everything is over, like it's the end. Also because I needed just one thank you. Hvala, Biti. Thank you, my sister. When I hear this speech again and again, I think that was not me at all. I think that was another person. I was not the person I'm usually. I was so concentrated on the words that I didn't realize my voice was so different. Nekoga moraš imitirat. So artificial. Nekoga moraš imitirat. I was talking through my nose. My sound of my voice, which wasn't really good because I talked through my nose. Maybe, I don't know, because of crying, because of the alcohol that I drank. I don't know why. I think that the other day I always talk in the different way. Even today, I can't explain why. Why my voice sound as it was not my voice at all. It was different, like I speak now or the other time, and that's why it was so different and interesting for everybody, so that they keep telling everybody. Nekoga moraš imitirat. Nekoga moraš imitirat. Nekoga moraš imitirat, pa čeprav trave, reko drevo. I think that after just 2 weeks after the wedding, I don't know, I didn't like that they were making these jokes about my toes, but then, I don't know, after that, I don't know, I think that that's one good experience for maybe for other speech that I will have in my life. So to know that sometimes your voice just doesn't sound as you want it, as you wish. It sounds so different, so artificial. Nekoga moraš imeti rad. You must love somebody. 2014. The wedding was on year 2015. 15 in year 2014. 1 year. The wedding was in 2015. Last year. Okay, 2014. I think it was last year, yes. Oh no, it was 2 years ago. Wow. But it seems as it was shorter. Time really flies fast, no? Like it was last year's, like I said. Maybe just a half of the year. Yeah, it feels like it was just a couple of months ago. Or even less, like a month. Actually, it was all about one day. 27th of September. The 27th of September. My sister got married that day. This was Nekoga moraš imitirat of Betty Burger in Experimentelles Radio Projektmodul Bauhaus Universität Weimar. Ihr hört Bauhaus FM gerade sendet 48 Stunden absolut nichts. Wir sind nicht da, ihr hört nichts. Nee, wir sind doch da. Und ihr hört ganz viel Arbeit. Und okay, we can speak in English with okay. Betty. And weddings. Yeah. Wedding come on families like hurricanes, aren't they? Yeah, I think from this, what we heard now, then it was more than just hurricane. Yes, but it's always like that, no? Like I don't know. My experience is like yeah. that, but yeah, my mother, I don't know. My sister got married too. And? I can't see Were myself. Were you crying? Kind of. Maybe. Maybe not 4 hours. Maybe for no, well, was similar in some ways, okay. I think, to your experience. But I really like the way you, I mean, I really like the way in your piece you manage finally to have all your family to be in your position and tell the story with your voice, right? Actually, just my mother. I didn't use my mother's voice, but other, yeah, they were my family. They're all in there. Yeah. So you listen to them. You just sit comfortably, and finally you can listen to that. And yeah, actually, did you send the piece to your sister? Yeah, I did it yesterday. I didn't want to do before it will be really finished, and I said okay. Now I finish. The professor said that it's all right, so she also can listen. And today in the morning, yeah, I asked her what she thinks about it, and she said that it's really nice, that it's a nice reflection of everybody, of everything. But then she said that maybe she knows why I was crying. Okay, why? Yeah, she said that maybe because nobody during the day asked me how I felt, and then I was crying, and then everybody asked me, Betty, what's wrong? How do you feel now? So she said that maybe that's why I cried. Well, but I don't agree with her. No, you don't? I don't know if... No, probably not. I mean, it seems to me you explained it quite well in the radio play. Yeah, I think it was enough. Yeah. I think that we don't need another reflection of reflection. And then now in the family you can start talking, sending each other radio plays, like to express your feelings. Maybe it would be better, yeah. Yeah. It's was it hard to make this piece for you? Do you mean more in technical things or like the story or everything together? Are they really separated, these aspects? No, they are not completely separated, but I think that first, when I decided to do it about this topic, I was not really sure because I didn't expect, I didn't know how I will do these interviews. I had some problems because of this first-person narration, so I was afraid that the people, my family, who I will interview, that they will just jump back to the third or second person. And they were doing for a while, right? Yeah, of course they were doing. Mm-hmm. And also it's a problem because some of them don't speak English so good. So that's also why I used my sister's voice the most. Beside my voice, because she can speak. And also, now I think that it also makes sense that her voice is like the most used of the family, because she was this devil, like I said. Bridezilla. Bridezilla. Yeah, so. But then, I don't know, after New Year's Eve, after New Year's holidays, when I was at home and did all that interviews, I was a little bit confused how to continue with everything because I have really a lot of material. But I don't know, then I started, and from the week to the week it became something, I don't know, better or more precise. Well, it's really so difficult to to put oneself in somebody else's position, you think? Yeah, I think that it depends, I don't know, in your experience, of your experience, or I don't know, if you know that person, maybe it's easier to put yourself in someone's shoes if you really know this person. So, yeah, I don't know, it depends. Okay. Well, thank you very much. Yeah, thank and, you. And maybe we can present together the next piece, actually, which is also it's Simone Müller. Yeah. Yes, and it's in English. Maybe you can tell us something about this piece, right? Okay. Yeah, this piece is actually is in English and also in German. And it's quite a long piece, but we'll play just a sequence of this piece. And it talks about one Ort. Now I don't remember English word that Simone really liked. And I don't know, this place inspired her because of the things that happened or are... Which is actually a place we don't want to... We don't want to disclose the location because finally we—that's a secret. We decided that this place is somewhere, but it's more like a way of being, like a lifestyle that she's exploring and she's fascinated by. And so, I think that the best way will be that we just listen, and then Simone maybe will tell something more about it. Here we go. One, two, three, four, five, Mitte Mai. Seven, seit ein paar Tagen bin ich wieder in der Stadt. Jahre schon komme ich hierher. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft. Ich weiß nicht mehr, was es war und immer noch ist, was mich an diesen Ort zurückkehren lässt. Irgendwie stoße ich ständig auf etwas Neues, das mir nirgendwo sonst begegnet. Ich erinnere mich noch, wie ich das erste Mal hier war. Doch, erste Eindrücke sind oft nur die halbe Wahrheit. Sie romantisieren die Vergangenheit. Genau wie die Erinnerung an sie. Erst im Laufe der Zeit und mit etwas Abstand ergibt sich ein größeres Bild. Eigentlich eine gewöhnliche Stadt, wie jede andere. Nur, dass die Zeit hier vertikal, nicht horizontal zu verlaufen scheint. Anders als in anderen großen und kleineren Städten kann man hier noch seine Träume ausleben, ohne dem Druck des Industriezeitalters ausgeliefert zu sein. Get out of school, get a job, work for the man. Alles läuft viel entspannter. Everybody was like, meh, come and do something you love and live on your friend's couch and ride a unicycle. And so that culture has just started to attract people who are willing to live a little bit outside of the box. And I think that people Die meisten Leute hier wollen viel lieber ein Leben, das sie erfüllt und glücklich macht. Einfach sie selbst sein, als ein Leben, das den sozialen Standards entspricht, mit denen sie aufgewachsen sind. According to this social standard that they've been taught. Nichts leichter als das. Wollen sicher die meisten. Doch wieso scheint es einigen besser zu gelingen als anderen? Alles nur eine Frage der Perspektive oder der richtigen Einstellung? If you're a chef, bist du ein Koch? You're a maker. If you're a food producer, baust du Gemüse an? You're a maker. If you're doing woodworking or metalworking, arbeitest du mit Holz oder Metall? You're a maker. If you're just using your hands and your resources to create something in the world, you fall into that maker scene. But in general, we're almost all makers. Macher. Porträt eines Lebensstils. von Simone Müller. Ich bin Gestalterin. In erster Linie von Drucksachen und seit kurzem auch von Audiostücken. Ich mag es, verschiedene Elemente miteinander zu kombinieren, sie in einen neuen, größeren Kontext zu stellen und ihnen damit eine neue Bedeutung zu verleihen. Seien es Buchstaben, Bilder, Stimmen oder Klänge. Und ich liebe das Analoge. Ich liebe es zu sehen, wie die Dinge entstehen, die Zeit und die Leidenschaft, die in ihnen steckt. Der Computer hat vieles vereinfacht und beschleunigt, aber die Einzigartigkeit von Handarbeit, die kann er nicht ersetzen. Er hat das Leben völlig verändert, vor allem unseren Umgang mit Arbeit und Zeit. Doch hier scheint etwas überlebt zu haben und wieder zu neuem Leben zu erwecken. Somebody, I don't remember the quote, said that my time is too important to waste on work. And there's some truth to that, but I'd rather go the other way around, which is meine Zeit ist zu wertvoll, um sie mit Dingen zu vergeuden, die ich eigentlich nicht tun will. My time is too important to waste doing something I don't want to do. Meint Lee. Lee Littlewood. Schildermaler. Seit 1972. Vielleicht malt er ja deshalb Schilder, weil es für ihn eben keine Zeitverschwendung ist. Fest steht, reich wird man damit nicht. The economics of being self-employed are very rarely better than working for somebody else. I don't know of any sign painters that ever got rich. The ones that did, did it because they bought real estate. Lees Studio liegt weit draußen am Stadtrand. Mit dem Fahrrad in einem gerade noch akzeptablen Zeitrahmen zu erreichen, zu Fuß eher nicht. Mit dem Auto dauert es etwa 15 Minuten. In einer großen, containerähnlichen Halle, in der auch andere Schildermaler zugange sind, ist sein Studio. Hier wird alles bemalt, was wortwörtlich mal als Aushängeschild dienen soll. Hand-painted signs of various kinds. Painting on windows, painting on trucks, painting on boards, signs that hung over the sidewalk. Und hier trifft sich auch in unregelmäßigen Abständen die Graphic Artists Group, die Lee und ein paar andere vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben. Alle ein, zwei Monate tauschen sich die Schildermaler über ihre Projekte aus. Well, that's the other style. Who's pulling all these stripes? Who's pulling the stripes? Me. That's why they're so terrible. Kudos. But they were terrible in the original. The originals were junk. The originals looked stripes like somebody had done it. And the extra stripes, you did a good job. That's a hell of a job. I was quite worried really? Because I had to do it lying on my belly. I don't know if I could do that same quality. But the original was so bad, it looked like they'd been doing it standing on their heads. So. Long lines like that suck. Yeah. Auch Justin gehört dazu. Justin Reed. Ebenfalls Schildermaler. Seit etwa 15 Jahren. Sein Arbeitsplatz ist nur ein paar Schritte von seinem Haus entfernt, im Südosten der Stadt. In einer zur Werkstatt umfunktionierten Garage arbeitet er in aller Abgeschiedenheit vor sich hin. Brushwork. You're just coming in off the tip of the brush and the swing, you know, you're swinging into the brush and snapping off the tip. Put on some good music and do some brushwork. It's just, yeah, it's almost like therapeutic. Versunken in meditativer Pinselführung möchte er mit seinen Schildern nicht nur die Aufmerksamkeit der Betrachter erregen, sondern auch ihre Fantasie beflügeln. It's more of a life thing. Like, I just kind of like to bring beauty and art into as many aspects of my life as I can. Just kind of trying to live a creative life, and that goes over into the business. Etwas tun, das Menschen inspiriert. Trying to make things that inspire people. Lee sieht das etwas pragmatischer. Er versteht sich eher als Dienstleister. In general, I still try to have them have the client. Ich versuche, meine Auftraggeber am Gestaltungsprozess teilhaben zu lassen. Denn letzten Endes ist es ja ihr Projekt, nicht meins. Not mine. In that way, it feels quite different than art. I'm most happy when somebody thinks of it as their sign that I help them with. Für Justin bewegt sich die Schildermalerei irgendwo zwischen Kunst und Kunsthandwerk. Aber eher schon Kunst. I guess it's closest to art. Art slash craft. Commercial art. Yeah. I feel like the way most sign painters go about it, though, it's art. Sure. Yeah. I don't think of it as an art. I think of art as a separate thing. In fact, für mich ist Kunst etwas anderes. Wenn du was Eigenes kreierst und ein anderer kauft es, dann das mag Kunst sein. Aber in dem Fall werde ich ja beauftragt, etwas zu kreieren. Then somebody needs me to do it. And I do what needs to be done. That's another term that is professional. It's a bad term, but it catches the flavor of it. I profess to be able to solve their problem. Die Probleme anderer lösen, die sie selbst nicht lösen können. Und für jedes Problem eine möglichst individuelle Lösung finden. But it's a sign. So how's it going to work? It's going to go on glass. How's it going to work in that application? What do we need to do to the logo to make it work as a sign? The possibilities. Blattgold zum Beispiel. Gold leaf samples, you know. That's the hottest thing you can do with signs, as far as I can tell. Der Idealfall? Kunde glücklich, Künstler glücklich. Und dann sieht's auch noch gut aus. Probably the bottom line would be if the client is happy and if it works. And if the client isn't happy but it works, that still would be a good sign, but that it's unlikely to stay up for long. As far as I'm concerned, what makes a good sign is something that makes me happy. Aber natürlich wäre es schön, wenn es darüber hinaus auch seinem Zweck dient. Nicht umsonst spricht man ja auch von einem Tauschgeschäft. A good sign can be pretty simple. So you don't have to be an artist to be a good sign maker. You just have to have enough hours behind the brush and have someone teach you the rules. Und so viel künstlerisches Talent muss man nun auch nicht mitbringen. Nur die richtige Balance finden zwischen Handwerk, Kunst und Geschäftssinn. So, the craft is how you do stuff. The trade is the business that it's called and that it works with. And the art, if we're going to use that, would be the old dictionary definition, art is skill in making things. So there is art in doing it. Kunst, Handwerk. Kunst, Kunst, Handwerk. Handwerk. Kunst, Handwerk. Kunst, Handwerk. Handwerkskunst. Kunst, Handwerk. Ich habe mich gefragt, Kunst. Wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Kunst. Manchmal sind die Grenzen ja recht eindeutig, aber manchmal eben auch eher fließend. Je nachdem, wo man selbst steht. Kunst. Allein der Begriff Kunsthandwerk wird dabei nicht selten auch mit Kitsch in Verbindung gebracht. Ich muss ans Bauhaus denken. Irgendwie naheliegend. Für Gropius gab es keine Trennung zwischen Kunst und Handwerk. Im Gegenteil, für ihn bedingte das eine sogar das andere. Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück. Denn es gibt keine Kunst von Beruf, es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. Walter Gropius, Bauhausmanifest 1919. I thought that the designer should know the process, how these things are made, and so he has to be schooled first to understand the machine and the whole process of industry. Ohne Handwerk keine Kunst? The difficulty, of course, is the totality of the craftsman was broken up when the industry came into being. Die Macher von Simone Müller, The Makers, and wonderful piece. It's Gropius himself talking there. Yep, that's him. And you can hear his chair a little bit. I thought you can hear him moving on the chair. Really? And I thought he must be sitting on some really fancy Bauhaus chair. Could be, yeah. Could be. Oh. And anyways, this is an interesting piece because it's like, I mean, I kept thinking all the time while you were making this piece, like, how can you bring this this attitude of making things to radio and electronic music? Also, like, I work with sound, I work with electronic sound, I work a lot sitting in front of a computer, is a pretty alienating thing. So it's like kind of looking at you and the way you were working and thinking, how can you make this this work more fun and more sustainable in a way, and more in the spirit of those makers? That's hard. I was thinking about that too, because like I said, I'm a designer myself, and I spend a lot of time in front of the computer too. But I don't know, I haven't really found a technique. The thing is, I think it's just fun to, while you're working on the computer, to do some analog work in between, like taking photos with an analog camera and develop it and print it and do a zine or something like this. And then you go back to the world where everything works with computers and deadlines, and you just got to go with that and then just take a break in between, I guess. Mm. So this is a smaller part of a bigger piece, right? Can you tell us a little bit more what's the plan and what's going to be when it's done? Yeah, it's going to be my master's piece, and there's going to be two more parts like this. We're going to hear two, so altogether it's going to be like 40 minutes, and there's going to be two more people, two instrument makers. One of them is building guitars, but his original profession is an electrical engineer at a big company, and that's exactly what I'm trying to, what we just talked about. He works for a big company as an engineer, but he started to build guitars, and he's working on that for like the last 20 years. So he's got a 9-to-5 job from Monday to Friday, and Saturday and Sunday he's working at a makerspace where he can build guitars. And then another guy, he's building percussion instruments. He's a teacher at a school, and he wanted to put together a Zamba band, and he needed instruments for that, so he started to make instruments at the makerspace. And then a third part is people that are actually running businesses. One of them is a couple that are running a printing studio with lead printing, old school mm-hmm. techniques, letterpress printing. And there's a girl who is building wheels for bikes, just that, right, which is really special. So all these three groups are kind of like talking about what they're doing, and then we hear Walter Gropius in between. So I thought right. that was a good mix. Yeah, it's a good mix. They have a different style of talking, I thought, also. The attitude is different, right? I mean, yeah. when is the Gropius recording from? Which time? It is actually from the 50s, 60s. So this was okay. after the Bauhaus, when the school was actually happening. But the first quote was, you know, one of the sentences that are actually in the Bauhaus Manifest. But then, you know, whenever the recordings are from the 50s and 60s, when he was reflecting what happened in the early days of the Bauhaus. Right. Where I think there's a lot of parallels today, so that's why I put it in there. And it's like, hey, let's look back what happened back in the day, you know, what's going on today. So similarities. The tone of the voice of these people is interesting to me because they seem so relaxed. They have a way of inhabiting their work time that's mm-hmm. It's even very different from Gropius' tone. I mean, Gropius is more formal and he speaks probably in front of an official microphone or something, and they are sitting in front of their machine and their own self-created space, and they sound so laid back somehow. And I wonder if you could be in this piece. Maybe I could in this piece. I mean, I am in this piece, and I think these people are big inspiration for me. That's why I go back to this place, which I mean, want to talk about this a little bit, maybe? Well, I don't want to know where it is. No, I don't. You told me you don't want to say where it is. No, but that's the thing. I mean, the place itself to me doesn't really matter. I mean, it matters a lot to me because I like going there and meeting all these people. But the thing is, I think this can happen in any other city on the planet. It's, you don't have to go to a place and do the things that other people are doing. You just do it in your own city and create possibilities like this and go to a makerspace and build something and stop you know, this is one of the things that said that the guitar builder said. He said he thinks every city should have a makerspace so people would stop watching television and just do things and, you know, be creative and not just consume all the time, but be productive as well. So. And you see this as a possibility for Weimar or... It could be for Weimar, it could be anywhere, you know, and that's why I think the place itself is not important, and I want to keep it a mystery, I don't want to reveal it. I mean, if you listen hard enough, you probably find out where it is, but I'm not going to tell it. Yeah. It's going to be a secret. It's not in Italy, not in France, not in Asia. But one more thing I wanted to say, because like you are also a designer, a photographer, and... I saw some beautiful pictures that are connected to this project. And, I mean, now you're producing as a master work. Actually, we should say again, we are on Terabyte, and it's a radio feature. Like, you're producing a radio feature, really carefully made and thought for the radio. But at the same time, there's a lot of material you collected, and it would be really interesting to think of other ways to present it. There are also, for example, a web documentary or... so maybe you can tell us a little bit more, like, what's the other aspects of this work in terms of photography or in terms of text, and how do you think those different aspects and how do you connect them together? Mm-hmm. I never thought about this possibility until you suggested it to me yesterday, in fact. But I think it's a really good way because every time I... talk to these people and see these places. And I'm a photographer too, so I thought, you know, I should take photos of these people. But then also at the same time, somebody was telling me that the people are not described in the piece, acoustically, because to me it's not really important how they look. I don't want to describe them with my words, but that's why I have the photographs. And then if I can, you know, create a website where you can actually see the photographs of the people standing in their workshops, and then you listen to the piece, that's a whole, you know, gives you a different impression than just seeing one of them. And I think if one of the mediums has a different purpose that the other one cannot fulfill, then it has a reason to be there, and that's how I think everything should work together. And then also, I think I have, since I'm a designer as well, I have a tendency to design the script, so the script probably looks different than a normal script, and that's that's the written part to it. If you want to read along while you're listening, could be it's really nice. The script. Yes, I think you should make it available at some point. It's a Gesamtkunstwerk. Gropius yes. would like it. So now you can hear a little bit of our chair. Yeah. Also making some noise. No, they're making noises. They're Bauhaus chairs, but not in the sense they're designed by Gropius or anyone else. It's just property of Bauhaus University. And so we get ready for the next piece, which is the Zweite Instanz von den Müller Phänomen, because we have zwei Müller persons in the class. And it's a work in progress in this case. By Janine Müller. It's a very sensitive piece, and I'll have the pleasure to talk with her after, and we can listen to it now. Nice. Oh, das ist wirklich schön. So, Jenny, wir sind hier, da. Ne? Wow, ja. Das wir ist wirklich schön. Wie meine Mutter aus. Jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe. Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein. Und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindung zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Es geht geht's los. Führen wir die Jenny mal aufs Glatteis. Nachts. Dunkel. Autofahren. Gut, dann fahren wir mal los. Ja. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen nervös und bin mal gespannt, was mich jetzt gleich hier erwartet, weil ich halt, muss ich geradeaus? Ja, geradeaus. Geradeaus, weil ich ja Weimar auch noch nicht so gut kenne und auch die Umgebung nicht so gut kenne. Und jetzt lasse ich mich mal überraschen, was passiert. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Ja, ich muss ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen kleiner Angsthase, was das angeht. Da überwindet man sich auch mal, wenn man nicht alleine ist. Ja. Mut kann man sich halt irgendwie auch zusprechen und ja, Angst ist ja so eines der menschlichsten Gefühle, die es überhaupt gibt. Ja. Es gibt ja auch diesen Spruch, nur wer Angst hat, kann auch mutig sein. Ja, da ist was dran. Die Industriestraße müssen wir dann rein, müssen wir mal gucken. Ich glaube, das ist die nächste rechts. Geradeaus müssen wir. Geradeaus. Also ich bin ja eigentlich Snowboardlehrerin und das war kurz vor Weihnachten, da hatte ich noch oben gearbeitet und habe Snowboardkurse gegeben und da hat schon richtig, richtig alt geschneit und da oben gibt es meistens nicht so wirklich einen Räumdienst oder keinen Winterdienst oder da kam damals halt kaum hinterher und ich musste ja irgendwie wieder runterkommen vom Berg und es war halt etwas später, weil ich der Laden, also die, wo die Snowboard-Schule macht, musste ich noch ein bisschen helfen halt mit den ganzen Sachen, die zurückkamen und danach wurde es halt doch ein bisschen später und es war halt schon wahnsinnig glatt und es hat richtig geschneit gehabt und viele Autos, also die Busse sind schon gar nicht mehr gefahren, also ich hätte auch nicht den Bus nehmen können. Ja, ich glaube jeder Mensch hat ja seine Ängste, wo er sich auch mal dann stellen muss, je nachdem. Oder auch nicht. Viele stellen sich vielleicht auch nicht, aber ich meine, egal was dir Angst macht, du gibst ihm ja auch die Macht dazu. Das stimmt. Ja, geradeaus. Da war das wirklich ein bisschen. Ja, und dann hatte ich zum Glück halt noch eine andere Snowboardlehrerin, die mit mir mitgefahren ist. Und uns beiden, also wir saßen beide im Auto, wo es passiert ist. Und ich hatte halt einen riesen Schock und habe dann auch geweint und war halt total, also habe halt total gezittert und habe mich gar nicht mal getraut, weiterzufahren. Und nur anhand dadurch, dass halt eben die Freundin von mir dabei war, die mich dann beruhigt hat, die auch schon öfters bei Schneeverhältnissen gefahren ist, weil die einfach auch da oben aus der Gegend kam, da ging das dann, also die hat mir dann so viel Mut zugesprochen, dass ich mich dann doch wieder auch allein hinter Steuer gesetzt habe, ja, weil ich sie halt daheim abgelöst habe. Jetzt links? Ich glaube geradeaus, da geradeaus siehst du diese dunkle Straße? Mhm. Da hat sich der Mut gelohnt. Wirklich ein wunderschöner Ort. Und da sieht man die Sterne auch voll klar, gell? Es war eiskalt, aber ich habe oft das Gefühl, dass im Winter manchmal die Sterne fast nur ein bisschen klar sind bei so ganz eises Kälte. Ja, ich gucke mir selber manchmal, da ist man halt dann irgendwie so nervös, aber wenn einmal halt sowas schon mal passiert ist und man so ein Schockerlebnis hatte, dann ist man so ein bisschen vorbelastet. Ja. Einfach dieses Gefühl, nichts machen zu können und das Lenkrad einigermaßen versuchen festzuhalten, aber es bringt alles nichts. Ja, und das Auto, das macht sich dann halt einfach so selbstständig. Das ist einfach ein ganz komisches Gefühl. sich in Tapferkeit und ohne Trauern neue Bindung zu geben. Ja, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen stolz, dass ich trotzdem gefahren bin, obwohl es so allglatt ist heute. Und da bin ich auch, also man freut sich dann auch selber wieder so über so kleine Erfolge. Das sind so die kleinen Mutproben im Leben, wo man sich dann wieder stellen muss. Und dann, aber ich muss auch ehrlich sagen, also es fiel mir jetzt wirklich leichter, weil du nebendran saßt. So, ich glaube jetzt ganz allein und dann vor allem auch noch diese Strecke hier durch den Wald so leicht und im Dunkeln und wenn dich noch nicht auskennst und dann auch noch Glatteis, da kam halt so viel zusammen. Ich war danach halt total unter Schock und bin fast noch ein anderes Auto reingefahren, das vor mir war. Und hatte halt einfach richtig Glück und seitdem bin ich da immer so, sobald es Glatteis hat, ein bisschen vorsichtig. Müssen wir jetzt rechts oder links? Okay. Ja, die Straße liegt jetzt auch noch ganz schön, gell? So diese Hilflosigkeit, du kannst nichts dran ändern. Und ich hatte ja auch schon zwei größere Autounfälle auf der Autobahn. Deswegen bin ich da immer so, ich weiß halt, wie schnell das geht, wie... Ja, das prägt einen, glaube ich, schon. Also, da musste ich auch erst ein bisschen zeigen, dass ich nach den Unfällen dann halt wieder gefahren bin. Und aber das ist halt, finde ich, schon wichtig, dass man sich da stellt. Es war echt ein großes Geschenk, hey, dieser Ort. Ist wirklich schön. Auch die Fahrt? Mhm, ja. Also, man muss ja auch ein bisschen wachsen und möchte ja auch über sich hinaus wachsen ein Stück weit. Das ist ja schon so ein Streben, wo glaube ich, menschlich auch ist, so dass man sich weiterentwickeln möchte und dass dieser Stillstand nicht gut ist. Und ich glaube, da hat das Leben für jeden halt manchmal so seine Mutproben, wo man halt auch seinen Weg, wo man dann auch mal mutig sein muss und über seinen Schatten springen muss. So, und dann muss man einmal kurz wirklich so Selbstvertrauen haben und sagen, so, ich pack das jetzt, ich kann das. Und dann siehst du die anderen, wie es so einspringt, und denkst, ah, die schaffen das auch, du schaffst das auch. Und dann einfach losgeht und wenn du dann wirklich so die Geschwindigkeit kriegst und dein Herz macht bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Und du zitterst eigentlich innerlich und denkst, boah, jetzt geht's gleich los. Und in jedem Anfang wohnt ein Zauberhenne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ja, A Work in Progress von Janine Müller, produziert die experimentelles Radio Projektmodul Expose Yourself, zeig dich an Bauhaus Universität Weimar. Ja, Janine, ich glaube, das ist wirklich ein großes Thema, diese Selbstvertrauen und dieses Gefühl vor dem Fliegen. Ich merke, das ist in vielen Stücken so und auch bei deinen Stücken. Es gibt irgendwie ein Doppelgefühl. Auf einer Seite diese leichte Traurigkeit, das fast verloren geht. Du bist fast in irgendwas Neues zu springen und gleichzeitig diese Freude, dass ja, von was unerwartet und ein Risiko und was magst du dann später, next, wenn du mit die Uni fertig bist? Was sind deine Pläne für Springen? Oh Gott, das trifft mich jetzt ganz schön aus der Kalten. Also, was machst du? Ich glaube, ich mache genau das, was ich jetzt auch mache. Also... Erzähl uns ein bisschen. Mit dem Weitermachen, was ich gerade mache. Also es gibt verschiedene Leidenschaften in meinem Leben, ganz, ganz verschiedene. Also zum einen ist es halt die Arbeit mit dem Bereich Audio, eine ganz große Liebe und jetzt halt auch im Bereich dieser Hörspielgeschichten oder dieser Feature-ähnlichen Zusammenstellung und collagenartigen Arbeit, das gefällt mir sehr gerne. Auf der anderen Seite spielt das Hören und der Audio-Bereich für mich auch eine ganz, ganz große Rolle, weil ich mich viel mit Live-Musik umgebe und viel ein Teil in der Organisation bin und in der Umsetzung, aber auch im Erleben und Inszenieren von Live-Konzerten in meinem persönlichen Wohnraum. Die kannst du ein bisschen erzählen? Ja, wohne in einem großen Wohnprojekt hier in Weimar. Manch einer kennt das bestimmt und war auch schon bei uns auf einem Konzert. Ich wohne im Haberbusch-Haus gemeinsam mit 16 Menschen und wir wohnen auf 2 Etagen und auf der ersten Etage stellen wir unser privates Wohnzimmer öfter mal Musikern zur Verfügung für kleine, private, gemütliche Konzerte. Ja. Hm. Und Und bist du auch Musikerin? Und, ja. Und was? Wie ist deine Musik? Kannst du deine Musik beschreiben? Also ich bin auch Musikerin, leider, also auch in Weimar ein bisschen, aber eigentlich mache ich das noch sehr, sehr viel in meiner Heimatstadt in Rostock. Ich habe eine Mädchenband, eine Mädchen-Rock'n'Roll-Band. Und auf der anderen Seite habe ich noch ein Projekt, was ein bisschen härter ist, also so Rockmusik. Lastiger, wo es dann auch lauter zugeht als bei Rock'n'Roll. So, Aber kommt deine Musik in deine Hörspiele drin auch? Kannst du dir vorstellen, die zwei Formen irgendwie in eine einzelne Sache Schon, also für das Stück, an dem ich gerade arbeite, habe ich auch die Musik selbst eingespielt. So. Und das war auch eine Entscheidung für mich, weil ich bin eigentlich keine professionelle Gitarristin und viel wird improvisiert oder ist auch ein bisschen dilettantisch und hat so diesen, ich würde es mal Charme sagen. Naja, aber es ist klasse, dass die Energie dann fließt, weil Hörspiel, für Leute, die nicht wissen vielleicht, das ist diese mühsame Arbeit, die man muss da sitzen und wir haben auch gestern Abend gesagt, dass man diese kleine Stückchen Klang zusammen, das ist eine langsame und am Tisch gemachtes Arbeit. Und aber dann gleichzeitig manche Leute schaffen eine Energie reinzubringen. Dann es wäre fantastisch, Hörspiele in Echtzeit zu machen, wo man einfach dieselbe Energie, die ein Live-Konzert hat, auch in den Hörspiel. Und ich merke, dass das kommt auch irgendwann in die Stücke drin. Und, also, ich sehe das genauso. Also mir hat das, also als ich mich dazu entschieden hatte, auch für das Stück ein bisschen mit meiner E-Gitarre zu spielen und zu schauen, was so geschieht, war das an so einem Punkt, wo ich gerade ins Stocken geraten bin auch und wo ich dachte, okay, im Schnitt komme ich jetzt gerade nicht weiter und ich brauche Musik und ich muss was machen, so ein bisschen wie bei Simones Stück, ich muss jetzt was in die Hand nehmen und erstmal was machen, um eine neue Dynamik reinzubringen. Und für mich hat das dann auch so gut eigentlich zusammengepasst, dass ich mich dann entschieden habe, das ein Stück wirklich mit reinzunehmen. So. Und das ist eine Energie und ich ziehe auch aus der Musik sehr, sehr viel Energie für den Schnittprozess in so einem Stück. Aber warte, zögerst du noch oder bist du schon in ein neues Prozess drin? Oder? Nee, ich bin mittendrin eigentlich. Also ich saß auch noch bis morgens in der Früh auch wieder mit meiner Gitarre, weil ich an dem Stück noch weiterarbeite und eigentlich mittendrin bin und jetzt schon irgendwie die neue Musik zusammengestellt habe oder halt dabei bin, wieder als neuen Antrieb, wie so ein Anstoß. Also ich nehme erstmal die Gitarre und dabei kommen mir die Ideen, wie ich das aufbauen kann und so. Ja, dramaturgisch. Ja, ja. Und wir können vielleicht auch sagen, dass das auch, wie bei Simone Müller, auch ein Stück von Janine Müller ist ein erster Teil von was größer, die wird sich entwickeln. Und kannst du auch ein bisschen erzählen, wie können wir das vorstellen? Also es geht ja viel um dieses Neue ausprobieren, beziehungsweise sich den Herausforderungen des Lebens stellen. Und ich habe auch einen Selbstversuch gemacht. Und das ist jetzt das Nächste, an dem ich arbeite. Dann habe ich noch eine junge Frau begleitet, die sich selbstständig macht gerade, als Maßschneiderin. Dann war ich noch bei einer jungen Familie, wo auch gerade ganz, ganz viel Neues geschieht. Und Mal gespannt. Ja. Mal gespannt. Ja. Und okay, vielen Dank. Ich wir können vielleicht was über die nächste Stück sagen auch, dass es irgendwie passt, weil da ist auch tatsächlich ein bisschen ein Abenteuer. Und das ist ein Stück von Vivian Schütz. Es geht um. Sollen wir schon verraten, um was es geht? Vielleicht nicht. Okay, oder? Ja, lass es nicht. Okay. Lassen wir. Okay. Dann Dankeschön. Danke, ja, danke. Danke. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine Karte für 4 Könige, bitte. Okay. Ermäßig, nicht ermäßig? Für Studenten. 4 €. Alleingänge. Oder wenn man allein aufs Klo kann, kann man auch allein ins Kino. Ein Feature von Vivian Schütz. Wir sind Kino Saal 1. Sie können gerne schon rein. Okay. Danke. Bitte. Also ich glaube, ich würde nicht allein ins Kino gehen. Es wäre nicht so meine Sache. Ja, weil ich mich auch über den Film noch unterhalten möchte. Also ich sehe Kino auch gewissermaßen als ein soziales Ereignis. Das ist eben die Frage, lebt das Kinoerlebnis davon, dass man es gemeinsam erlebt? Oder ist das eher so die Leinwand, der visuelle Eindruck, die Wahrnehmung, die man selbst hat und die man ja nicht unbedingt mit jemandem teilt? Wenn ich Leuten erzähle, ich gehe allein ins Kino, dann werde ich immer fragend angeschaut und versteht keiner. Weil es ja langweilig. Und ich denke mir halt so, warum langweilig? Du unterhältst dich ja sowieso nicht. Und den Film sehen kannst du dann ganz entspannt und so. Ja, nee, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, schon alleine vorm Kino zu stehen und zu warten. Das geht gar nicht. Die Leute würden mich angucken und denken, oh Gott, guck mal, die kommt ganz allein. Und nee, das wäre nicht meins. Ist schon ein bisschen ungewohnt, rechts und links von mir sitzt niemand, wie sonst. Aber es ist ziemlich dunkel und ich sitze in der 4. Reihe von vorn in der Mitte und fühle mich eigentlich ziemlich wohl, weil alle hinter mir sitzen. Sprich, falls mich die Leute gerade anstarren sollten, ich krieg's nicht mit. Aber ich habe auch das Gefühl, die sind alle ziemlich mit sich beschäftigt. Ich bin auch nicht die Einzige, die ganz alleine im Kino ist. Schräg hinter mir sitzt eine Frau, ungefähr 40 bis 50 Jahre alt. Und sonst sind halt viele Leute zu zweit hier oder auch zu dritt. Und jetzt geht auch der Film aus. Also, dieser Film hat es echt in sich. Der war sehr intensiv, sehr eindringlich, hatte viele so sehr nachdenkliche, stille Momente. Die Tränen flossen nur so und sonst ist es oft so, dass ich schon so ein bisschen versuche, das so zurückzuhalten. Aber jetzt habe ich es einfach rausgelassen, weil ich mich ziemlich, ja, einfach unbeobachtet gefühlt habe. Da war ja keiner neben mir. Der Mensch ist generell ein Wesen, was von Beginn an, von einem Säuglingsstadium an, aufgespannt ist zwischen diesen beiden Polen als Gemeinschaftswesen und auch als Wesen, das für sich sein kann, sein möchte und auch sein muss. Und in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in der Entwicklung des Säuglings zum Erwachsenen ist es dann so, dass sich die Neigung, allein sein zu wollen oder gesellig sein zu wollen, durchaus unterschiedlich ausprägt bei Menschen. Wir nennen das als Wesenszug extravertiert und introvertiert oder extrovertiert und introvertiert. Extrovertierte Personen, die eben sehr davon zehren und das sehr mögen, viel in Kontakt zu sein, viel zu sprechen, viel im Austausch zu sein. Introvertierte, die das auch mögen, aber nur mit vertrauten Menschen und die wirklich mehr bevorzugen, auch für sich stille Phasen zu haben, viel nachdenken zu können und sich gerade eher in großen und in fremden Gruppen eher unwohl fühlen. Und das ist tatsächlich dann eine Präferenzfrage, wo Menschen sich unterscheiden, wie viel sie und wie lange sie gern allein sind. Das ist ungewohnt, aber auch entspannend. Also man hört es ganz anders. Ich höre da welche reden, die ich wahrscheinlich so nicht wahrgenommen hätte. komisch. Man hört alles. Ja, man hat, wenn sie vorbei und wenn man darauf achtet, hört man jedes Wort deutlicher, viel deutlicher. Irgendwas mit, der erzählt was von sauber machen oder sauber sein. Oh Gott, die haben mich ausgelacht. Wenn die mich jetzt kennen. Das Komische ist jetzt bloß, man denkt, jawohl, man, was denkt man? Ist ganz anders. Ist krass dann irgendwie. Aber ansonsten fühle ich mich total entspannt. Oh, dieses Reingehen ins Café alleine und sich einen Platz suchen, das war gerade doch ein bisschen aufregend und ich habe auch das Gefühl, mein ganzer Rücken ist nass. Ich habe mir einen kleinen Tisch ausgesucht mit Platz für zwei in so einer kleinen Nische. Ist ganz gemütlich hier und links von mir ist ein riesiges Fenster. Man hat einen ganz schönen Blick nach draußen. Das habe ich mir nicht gemerkt. Groß oder klein? Klein, aber ich glaube, ich würde auch nochmal umswitchen. Ich hatte ja Milchkaffee, ich würde gerne lieber einen Latte Macchiato. Witzigerweise kam die Kellnerin gerade nochmal und hat nachgefragt, was ich eigentlich bestellt hatte. Tja, vielleicht ist sie es nicht gewohnt, sich nur ein Getränk merken zu müssen. Also im Café dann rumsitzen würde mir nichts geben. Ich hätte nicht das Bedürfnis, dann da rumzusitzen. Würde ich wahrscheinlich einen Kaffee zum Mitnehmen und spazieren. Besser, als wenn man halt schon mit jemandem da ist, den man kennt. Man guckt halt nicht nach rechts und nach links. Und wenn man alleine ins Café geht, hat man halt viel mehr die Chance, Leute zu treffen, die gleichgesinnt sind oder sich einfach aus Kuriosität mit einem unterhalten. Was tatsächlich ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man auf Toilette muss. Ich wusste jetzt gar nicht, lasse ich meine Sachen alle da? Ich meine, die sind ja dann in dem Sinne gerade ungeschützt. Mein Notizblock zum Beispiel liegt da noch, meine Jacke. Und ja, so ganz entspannt konnte ich jetzt gerade nicht auf die Toilette gehen. Ich gehe jetzt auch mal schnell zurück. Als ich gerade kurz auf die Toilette gegangen bin und zurückkam, hat sich plötzlich ein Mann auf meinen Platz gesetzt, beziehungsweise auf den gegenüberliegenden Platz. Der hat irgendwie gar nicht gemerkt, dass der Tisch schon belegt ist, obwohl ich meine Jacke über den Stuhl gelegt hatte. Ich dachte gerade echt, als ich das gesehen habe, ich spinne. Der hat auch direkt den Platz geräumt, als ich ihn dann darauf aufmerksam gemacht habe. Aber es war gerade schon ein bisschen bezeichnend. Ich gehe einmal alleine und werde gar nicht wahrgenommen. Hallo, ich würde gerne bezahlen. Jo. Das wäre mir zu anstrengend einfach. Zu anstrengend, ich könnte mich nicht fallen lassen, ich könnte nicht mich so geben, wie ich bin. Mir geht es so, ich kann dann sehr, sehr gut Leute beobachten. Und das ist eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre. Also das mache ich eigentlich ganz gerne mal. Also ich würde nicht losgehen, um alleine ins Café zu gehen, aber wenn ich schon unterwegs bin und zum Beispiel auf jemanden warte, dann würde ich es durchaus machen, aber nicht gern, weil ich mich dann beobachtet fühle. Vielleicht auch einfach, weil man es noch nicht oft gemacht hat. Also dieses Thema Schauen anderer auf mich, das ist ja so, das hat mit Selbstbild und Fremdbild zu tun und auch mit dem vermuteten Fremdbild, was andere über mich haben. Also, dass man eben denken könnte, andere denken das über mich. Wenn man das sehr stark hat, da sagen wir psychologisch gesehen, das hat dann wirklich etwas mit einer übersteigerten Selbstaufmerksamkeit zu tun. Und da raten Psychologen auch eher, das abzustellen oder sich einfach davon mehr zu lösen. Stimmt so. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke, ebenfalls. Mein erstes Mal allein im Café. Ich kam mir schon ein bisschen wie so ein Klischee vor. Eine Frau sitzt alleine am Fenster, trinkt genüsslich ihren Kaffee und ja, ist vertieft in einem Roman und schaut zwischendurch immer aus dem Fenster mit so seligem, sehnsüchtigem Blick. Also ich brauchte so ein bisschen, um so reinzukommen. Es hat ein bisschen gedauert, bis es sich dann wirklich natürlich angefühlt hat. Aber ich fand es echt schön. Ich war mittendrin, habe immer wieder so Gesprächsfetzen aufgeschnappt und fand es echt angenehm, mal im Café nicht reden zu müssen. Es war irgendwie befreiend, da zu sitzen, unter Menschen zu sein, aber nicht diesen Druck zu verspüren, sich mitteilen zu müssen. Also ich fühlte mich jetzt nicht irgendwie aussätzig oder, sag ich mal, unverbunden, sondern ganz im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, ich bin verbunden, weil ich eben alles so gut aufsaugen kann und wahrnehmen kann. Ah, es hatte was. Der Unterschied zwischen Alleinsam und Einsamkeit ist wirklich sehr stark einer der inneren Gestimmtheit. Also allein zu sein, das bin ich mit mir, egal ob das in einer Gruppe ist oder eben wirklich räumlich isoliert von anderen, kann ich mich gut allein fühlen. Einsamkeit ist ein innerer Zustand, in dem ich mich abgeschnitten fühle, abgeschnitten von Menschen, die ich liebe, abgeschnitten von Dingen, die mir wichtig sind. Also so einsam und verlassen. Und das kann auch in einer Gruppe passieren und ist dann sogar besonders schmerzlich. Oder in einer Partnerschaft. Jeder hat das vielleicht schon mal erlebt, dass man sich gestritten hat und dann sitzt man so beieinander und dann ist so ein eisiges Schweigen. Da fühlt man sich sehr einsam, obwohl man räumlich nicht allein ist. Diese beiden Begriffe werden sehr synonym gebraucht. Also auch in unserer Gesellschaft wird Alleinsein und Einsamsein häufig so in einen Topf geworfen und hat jetzt nochmal mit diesem Phänomen zu tun des Single-Daseins. Es ist in der Tat so, dass dieses Phänomen, Single zu sein, in unserer Gesellschaft nicht ausgesprochen positiv gesehen wird, weil da eher so der Verdacht ist, was stimmt denn mit dem oder mit der nicht, ja, dass die noch niemand hat. Also so bis 18 oder 20, 22, 23 mag das okay sein, aber danach fragen sich dann Leute, stimmt was nicht mit dir? Und diese negative Sicht auf das soziale Alleinleben als Single, die macht es dann Menschen auch schwerer, unbefangen in die Öffentlichkeit zu gehen oder eben auch mal zu sagen, ja, ich habe wirklich keinen Partner, ich mache aber dies und das alleine, weil Menschen spüren, dass dieses Single-Dasein, vor allen Dingen, wenn es länger andauert oder auch später im Leben ist, dass das so stigmatisiert ist. Und das kann man wirklich sagen, das ist sozial gesehen in unserer Gesellschaft so. Wenn man das quasi ständig hat, das wäre krass. Es ist auf jeden Fall ein vollkommen anderes Wahrnehmen. Nur auf das, was du dich konzentrierst, konzentrierst du dich viel mehr, also viel intensiver. Eine ganze Menge Leute, die einen ziemlichen Abstand zu mir haben irgendwie. Die meisten laufen irgendwie zu zweit rum. Die sind aber auch sehr entspannt. Bis jetzt ist es noch, ja, eigentlich noch angenehm, ungefähr. es ist mir quasi gerade vollkommen egal, ob mich Leute angucken oder was, ja, ob sich Leute denken, was macht denn der gerade da? Es ist schon sehr ungewöhnlich, aber ja, man fühlt sich jetzt nicht total unwohl, weil ich es spannend finde. Natürlich. Das finde ich ja auch. Kassenbonk bitte geben lassen. Alleine essen gehen, das finde ich merkwürdig. Also ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht. Du siehst ja manchmal Menschen in der Mensa, die sitzen alleine am Tisch und essen alleine. Weiß ich nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Und das kann ich mir auch nicht so vorstellen. Weil dieses in Gemeinschaft essen, das habe ich irgendwie so drin. Ich weiß nicht, warum, ist so vielleicht ein Familiending oder so. Ich denke mir nie, oh, was ist das für ein Komischer, wenn er alleine in der Disco ist. Ich denke mir auch nicht, wenn jemand alleine im Café ist, dass der Mensch komisch ist. Aber wenn ich in der Mensa zum Beispiel jemanden essen sehe, ganz alleine am Tisch, also ich denke auch nicht, dass er komisch ist, sondern einfach nur so, wow, der ist alleine. Ist das nicht langweilig? So, also genau, langweilig wäre das vielleicht für mich. Danke. So, die Würsing-Roulade hörte sich nicht nur in der Theorie gut an, sondern sieht auch in der Praxis ganz okay aus. Also es sind so gut wie alle Tische besetzt. Ich wollte mich jetzt nicht irgendwie zwischen eine Gruppe setzen, aber auch jetzt nicht so einen großen Tisch irgendwie für mich alleine irgendwie beanspruchen. Ich sitze jetzt am Ende doch irgendwie mittendrin. Ich wollte mich eigentlich an den Rand setzen, aber dann war ein Mann schneller als ich, der auch allein unterwegs ist. Ich versuche jetzt mal nicht zu schummeln. Ich habe mein Handy nicht vor mir und auch kein Buch, sondern ich versuche ganz hier zu sein und den Blicken, sage ich mal, standzuhalten oder den Moment, ja, einfach es auszuhalten, nichts zu tun und eventuell Objekt zu werden. Ja, klar. Meine Kollegin, die geht jeden Tag alleine Mittagessen. Sie findet es nicht schlimm. Ich habe gesagt, ich würde nie alleine in die Mensa gehen. Ja, na, was soll ich denn machen? Ich muss doch essen. Ich kann doch nicht warten, dass einer mitkommt. Und ich muss immer um kurz nach 11 mein Mittagessen haben. Ich brauche das und dann gehe ich halt allein. Da mache ich mir nichts draus. Also ich war auch schon mal alleine im Restaurant. Und da, das ist lustig, weil da hat mich die Servicekraft, also die Kellnerin, auch ganz komisch angeguckt und sogar gefragt, alleine? Ja, nur ich allein. Heute mal. Dann hat sie nichts weiter gesagt und dann habe ich gemeint, naja, ich habe eben auch Hunger und wollt unbedingt hierher was essen. Also da hat mein Bedürfnis, dass ich genau diese Speisen essen wollte, überwogen, als dass ich mich denn nicht getraut hätte. Wir gehen ja auch alleine auf Toilette, also warum sollen wir denn nicht auch alleine essen gehen? Naja, okay, das mache ich nur, wenn gar keiner da ist, der mit mir essen gehen kann, will. Ah, da komme ich mir genauso bescheuert vor, wenn ich alleine sitze, weil ich mir so denke, so, alle haben Freunde, nur ich nicht. Und es ist einfach nur so, ich fühle mich unwohl. Immer das Gefühl, dann gucken alle und denken sich, was ist das für ein Idiot, der alleine rumsitzt. Ich hatte vorher so ein ungutes Gefühl, da reinzugehen. Und das war jetzt aber absolut unspektakulär. Ich habe mal ganz in Ruhe gegessen und nicht so hastig, weil ich die ganze Zeit nebenher rede. Was allerdings nicht so vorteilhaft in der Mensa ist, denn das Essen war ziemlich fad und ich musste die Erbsen, also jetzt nicht runterwürgen, aber ein Genuss war das auch nicht. Und dadurch, dass ich ja keine Ablenkung hatte, konnte ich mich dann so richtig hineinsteigern, dass das Essen nicht schmeckt. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich dort viele Kommilitonen sehe, die ich kenne. Und dass sie dann sich natürlich zu mir setzen. Aber der einzige Kontakt war, dass ein Mädel an meinen Tisch gekommen ist, weil sie den Salzstreuer haben wollte. Und sonst wurde ich aber komplett in Ruhe gelassen. Also sowohl verbal als auch vom Blicken her. Das Alleinsein in sozialen Situationen kann schwierig sein, also in der Öffentlichkeit. Und das wird umso mehr schwieriger sein, wenn die Situation so ist, dass eigentlich viele Menschen mit anderen guten Freunden dahin gehen. Also ich sag mal, Erlebnisse, die man normalerweise gemeinsam teilt. Also zum Fußball gehen, auf die Fanmeile gehen, die Neujahrsparty draußen besuchen. Das machen dann die meisten Teilnehmer dieser sozialen Veranstaltung eben mit Freunden. Und wenn man dann selber alleine da ist, ohne Freunde, dann fühlt man sich tatsächlich schneller einsam. Das hat mit diesem Vergleich zu tun in der sozialen Situation. Wenn ich hingegen selbstbestimmt mir ausgesucht habe, ich bin so froh, dass mir jetzt keiner reinquatscht und ich möchte einfach mal diese Zeit für mich genießen und mich in dieser Menge treiben lassen, dann kann es Menschen damit auch gut gehen und ich kann vielleicht sogar unbefangener Kontakt aufnehmen, in so einer großen Menge sogar noch mal mehr, man lacht auch mal Leuten zu, man kommt einfach so ins Gespräch, Smalltalk, quatscht. Also das muss nicht unangenehm sein, aber es ist verständlich, dass es erstmal dazu angelegt ist, unangenehm zu sein, weil die soziale Erwartung ist, hier geht man mit guten Freunden oder Familie hin. Oh Gott. Das ist schon ein komisches Gefühl. Es ist irgendwie nicht so angenehm. Also erstmal denkt man, was denken die anderen, wenn die einen angucken? Also da fühlt man sich gerade voll verloren. Also wie in so einem, wie im Schwarzen Loch. Keine Ahnung. Also, vielleicht ist es ja eigentlich auch mal ganz spannend, so, also sich selbst halt mehr wahrzunehmen. Also jetzt im Moment merke ich mich halt total, ne? Also man ist so voll im Hier und Jetzt und es ist halt mal was anderes. Also es ist dann so ein bisschen so ein kleiner Dopaminkick, würde ich sagen. Ne, also halt, indem man mal was Neues macht und so und dann so ein bisschen diesen Kick hat, dann, also es ist schon, das sollte man jeden Tag mal machen. Manche finden das jetzt vielleicht furchtbar, aber für andere ist es vielleicht mal so ganz entspannt, weil sie sich dann irgendwie ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren können. Das würde ich nicht tun, da ich das auch immer relativ komisch finde, wenn man alleine in eine Bar geht. Also als wenn man keine Freunde hätte oder sonst nichts zu tun hat. Also in eine Bar geht man ja eigentlich, um halt soziale Kontakte zu pflegen. Und entweder hat man die oder hat man sie nicht. Und alleine, um neue Leute kennenzulernen, würde ich das jetzt nicht tun. Es schwingt so eine gewisse Bewertung gleich mit, wenn man alleine in eine Bar geht, denke ich mal. In Madrid war ich schon alleine in der Bar. Weil ich mir dachte, ich habe Lust auszugehen. Und da wird man aber immer angesprochen. Da ist man nicht lange alleine. Eine Sekunde vielleicht. Du wirst einfach automatisch eingeladen. Ey, du bist hier alleine? Wo sind deine Freunde? Die sind noch nicht da oder sowas. Und so, ja, komm mit uns mit. Also du kannst in Madrid nicht so alleine sein. Du wirst immer automatisch eingeladen. Oder bist du Freund von jemandem, bist du auch gleichzeitig deren Freund und dann bist du überall dabei. Das ist so alleine, da starrt man sein Glas an und das war's. Da würde man jetzt auch nicht irgendwie so den Roman aus der Tasche nehmen, um zu lesen. Da stimmt das Ambiente nicht und meistens ist das Licht zu schlecht. Aber so abends in der Bar, das ist wirklich so primär soziales Erlebnis, würde ich sagen. Soziales Terrain. Und sich da dann allein reinzusetzen, das hat dann schon ein bisschen was Erbärmliches, würde ich mal sagen. Oder man setzt sich bewusst rein und wartet darauf, dass jemand einen anquatscht. Aber das ist ja dann auch wieder ein anderer Zweck. Ich gehe ja nicht alleine in Clubs. Nee, da komme ich mir nicht. Das ist gar nicht meine Sache. Ich bin jetzt erstmal auf die Toilette geflüchtet, weil ich mir gerade absolut komisch vorkam auf der Tanzfläche. Ich kam mir einfach wirklich so wie bestellt und nicht abgeholt vor. Und mir ist natürlich klar, ich kann mich jetzt hier nicht auf der Toilettenkabine die ganze Zeit aufhalten. Also schwer kann das ja echt nicht sein. Also los. Also die Wahrnehmung von Menschen, die etwas allein tun, ist eben häufiger, die sind wohl auch allein, die haben wohl keine Freunde oder keinen Partner oder Partnerin, die mitkommt. Und von daher muss man tatsächlich damit rechnen, dass wenn man eine Aktivität allein unternimmt, man von anderen Menschen gegebenenfalls als Single eingeschätzt wird und vielleicht auch einem unterstellt wird, man sei auf der Suche und würde an diesen Ort gehen, um Kontakt aufzunehmen. Das kann man auch mal als Experiment nehmen. Das stärkt auch den Selbstwert, wenn man einfach Dinge mal so für sich tut, weil man die so beschlossen hat und man sagt, nun ist es mir egal, was andere Leute sagen. Ich habe eine Freundin und die geht öfters allein in den Club und die macht das dann eben. Die lässt sich da auch nicht irritieren oder ich glaube, die macht sich halt auch einfach keine Gedanken darüber. Geht dann auch gern einfach tanzen, dann wenn sie gern tanzt. Und natürlich denke ich auch, um Leute kennenzulernen. Ich hätte keinen Spaß an dem Abend. Ich weiß dann auch nicht, worauf ich mich freuen soll. Also ich habe dann keine Erwartungen an den Abend und die ist viel mehr da, wenn ich mit Freunden gehe. Wenn ich in einer Schlange stehen würde, würde ich mich unwohl fühlen. Wenn ich mir ein Getränk bestelle, würde ich mich unwohl fühlen. Ich wüsste auch gar nicht, in welchem Tempo ich es trinken soll. Also ich hätte gar keine Ablenkung. Also als einzelne Frau ist es insofern vielleicht etwas komischer, alleine tanzen zu gehen, weil es untypisch ist. Also Frauen gehen, glaube ich, selten alleine los, gerade weil sie halt von vielen Männern irgendwie vielleicht dann als Freiwild betrachtet werden oder irgendwie sowas. Deswegen verstehe ich das aus Sicherheitsgründen quasi, dass das Frauen halt nicht tun. Man kennt das ja, wenn man zum Beispiel mit einer Freundin in den Club geht, dann sagt die eine Freundin, ich muss mal aufs Klo, kommst du mit? Dann sagt man natürlich ja, weil man hat keine Lust, dann da alleine zu tanzen. Aber ich hatte auch schon die Situation, wo ich dann gesagt habe, ja, ich bleib hier. Und dann habe ich mir gedacht, warum habe ich denn gesagt, ich bleib hier? Dann habe ich dann da gestanden und musste tanzen. Und musste, also entweder du wurdest dann angetanzt von irgendjemandem, von dem du es nicht wolltest. Dann hattest du den Salat. Oder man fühlt sich halt wirklich blöd, weil man sich denkt, hey, jeder hat ja so Spaß und tanzt so in sein Grüppchen oder so und man selbst steht dann da doof rum, also oder tanzt doof rum, keine Ahnung. Also vielleicht bildet man sich das auch nur ein und es fällt gar nicht so auf, ne, weil ja, es tanzt halt jeder so und es guckt ja auch nicht jeder, was der andere macht. Viele sind ja auch nur so mit sich beschäftigt, glaube ich, aber grundsätzlich würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Kommt halt echt auf den Club an, auf die Stadt, darauf, ob man die Leute da irgendwie schon einigermaßen kennt oder ob das ein anonymer Club ist. An der Bar wird es dann halt interessant, wenn du da stehst und wirklich merkst, du kannst dich mit keinem unterhalten. Du bestellst dein Lieblingsgetränk und dann stehst du da. Aber plötzlich fühlst du dich, als hättest du so die Oberhand. Du beobachtest alles, du beobachtest die Leute, wie sie sich bewegen, wie sie sich verhalten, wie sie untereinander agieren, wie sie tanzen und du bist halt über allem und kannst halt, siehst alles, weil wenn du in der Gruppe da bist, schaust du meist nur auf deine Leute, mit denen du sowieso da bist. Und das ist halt ein phänomenales Gefühl für mich. Alles gut? Ja, alles gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich wäre sogar länger geblieben. Allerdings kommt gleich mein Bus. Der nächste würde erst wieder in 2 Stunden kommen. Es wird ein bisschen spät. Ich habe mich ganz langsam rangetastet. Erst habe ich so am Pult getanzt, Richtung DJ. Dann war ich auch eine Zeit lang neben einer Säule. Und dann ganz am Ende habe ich mich wirklich frei im Raum bewegt. Was mir geholfen hat, ist, dass ich eine Flasche in der Hand hatte. Das hat mir irgendwie so eine Sicherheit gegeben. Es war wie so ein kleiner Anker. Und dann kam natürlich auch noch super gute Musik, die Laune gemacht hat. Also klar, ich hatte zwischendurch immer mal wieder so Gedanken oder habe doch so gemerkt, dass ein paar Leute vielleicht verwundert waren, dass ich alleine war. Aber so generell hatte ich das Gefühl, dass eigentlich niemanden interessiert, was ich da jetzt mache oder ob ich alleine bin. Also ich wurde teilweise auch ein bisschen weggeschoben oder weggedrückt. Geht bei einer Person natürlich viel einfacher als bei so einer ganzen Gruppe. Und es war dann schon ein bisschen merkwürdig. Also als würde man mich gar nicht sehen. Also was ich ganz erstaunlich finde, ist, ich wurde nicht wie erwartet oder befürchtet so angegraben. Gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Es war schon aufregend. Aber auf jeden Fall, also wirklich eine coole Erfahrung. Für uns jetzt ist es schon so, dass wir Gemeinschaft brauchen zum Überleben, jetzt allein durch die arbeitsteilige Gesellschaft. Natürlich können wir jetzt in der Neuzeit durch die vielen technischen Möglichkeiten und auch durch die finanziellen und Bildungsmöglichkeiten, die wir hier in der westlichen Kultur haben, können wir uns überhaupt sowas wie Single-Haushalte leisten. Ja, man kann alleine überleben. In der Tat ist es evolutionär so, dass der Mensch früher nur in der Horde überleben konnte. Ja, man musste gemeinsam jagen, man musste gemeinsam die Sippe aufziehen. Und dass Menschen sich so zurückziehen, also sich zurückziehen vom Stamm, von dem Gemeinschaftlichen, das wurde immer als etwas Besonderes gesehen. Und auf der anderen Seite werden Menschen auch explizit als Strafe ausgesondert aus der Gemeinschaft. Auch daran kann man sehen, wie wichtig Gemeinschaft für Menschen ist. Also Isolationshaft ist nicht umsonst eine der schlimmsten Arten von Haft. Nur auch nochmal das Plädoyer wirklich für das Alleinsein. Wenn wir allein mit uns sind und das wählen, ob das mal eine Stunde ist oder eine Stunde in der Natur, eine Stunde alleine, wo auch das Handy und alles mal ausgeschaltet wird, dann kommt der menschliche Geist zur Ruhe. Wir merken erstmal, wie unruhig er ist, aber er kommt dann zur Ruhe, er fährt runter, alle Programme werden geschlossen und man kommt dann wirklich nochmal anders mit sich in Kontakt, man kommt mit sich in Berührung und man merkt, was wirklich wichtig ist und was zählt. Alleingänge. Oder wenn man allein aufs Klo kann, kann man auch allein ins Kino. Ein Feature von Vivien Schütz. Mit Ursula Wagner, Diplompsychologin. Eine Produktion des experimentellen Radios Weimar 2016. So ist es. Tatsächlich. So ist es. Und was hat für dich verändert, diese Arbeit? Deine Meinung über dieses Thema Alleinsein? Du hast davor was gedacht und jetzt deine Meinungen haben sich irgendwie geändert, oder? Nee, gar nicht. Doch, klar. Also auf jeden Fall. Also vorher konnte ich mir nicht wirklich so vorstellen, alleine irgendwie rauszugehen. Also so wirklich mal allein ins Café, allein ins Kino. Es war irgendwie eher mit so einem Gefühl der Unsicherheit verbunden. Also ja, ich hatte eher das Gefühl, das kann nicht spaßig werden, das wird eher unangenehm. Und dann gab es eben auch diesen Moment, da habe ich eine Freundin getroffen und wir waren im Restaurant und danach wollte sie noch ins Kino mit einem Freund. Ich bin dann mit, spontan. Und dann kam dieser Freund nicht. Hm. Und dann habe ich sie eben auch darauf angesprochen, wie hättest du denn jetzt reagiert? Wärst du jetzt trotzdem gegangen? Ja. Und dann hat sie mir diese Gegenfrage gestellt und dann kam ich überhaupt, also habe ich nochmal genauer darüber nachgedacht. Und jetzt, wo ich das alles gemacht habe, muss ich sagen, es gibt gerade so ins alleine ins Café gehen, das war wirklich richtig angenehm. Also es ist eine ganz andere Erfahrung, als wenn man mit jemand anderem angeht. Du hast ein Vergnügen entdeckt. Ja, Vergnügen, ja, also ja. Wirklich. Also ich habe auch jetzt in nächster Zeit vor, das öfter wirklich zu machen, weil es wirklich richtig entspannt war. Das ist interessant. Es klingt ein bisschen, du hast eine Autoanthropologie gemacht, ein bisschen. Du hast über dich selbst geforscht oder so. Aber ich frage mich, wie siehst du dieses Stück? Weil dieses Stück kann gesehen als irgendwie ein Bericht, eine Fotografie von einer Realität. Du zeigst die Gesellschaft und sagst, so ist es. Ja, also heute in Deutschland, 2015, 2016, Leute verhalten sich so. Aber siehst du auch diese so ein Hörstück, so ein Feature, auch eine Möglichkeit, die Sache zu verändern, eine Transformation zu verursachen oder nicht? Könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe ja mit sehr vielen Leuten darüber geredet und teilweise habe ich dann im Gespräch gemerkt, dass sie sich noch gar keine Gedanken vorher darüber gemacht haben. Also sie haben das überhaupt nicht in Erwägung gezogen, mal was alleine zu machen. Und andere haben auch im Gespräch dann plötzlich so gemerkt, wieso habe ich das eigentlich noch gar nicht gemacht? Könnte ich eigentlich mal? Und deswegen glaube ich auch, wenn Leute das hören, dass sie dann auch selbst nochmal so reflektieren, wie ihr Umgang so mit sich selbst war oder mit diesem Alleinsein. Ja, ist doppelt, wie sagt man, zwiespältig? Zwiespältig, Zwiespältiges Thema, weil auf einer Seite kann man sie positiv und negativ bewerten. So, da, auf einer Seite, du hast diese Freiheit und auch die Unabhängigkeit von Geist, so einfach unabhängig zu denken und zu kritisch zu sein und frei. Und andererseits ist dieser Individualismus, die auch eine gehört viel zu unserer kapitalistischen Gesellschaft, weil einfach Alleinsein ist ein Luxus. Ja? Also da könnten frühe Generationen nicht so vorstellen, einfach über ihr Zeit zur Verfügung zu haben, oder? Ja, also es ist auch wirklich, also finde ich, wirklich was Schönes, das so auch als etwas Schönes eben zu betrachten und das zu machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass teilweise so, gerade wenn man alleine in die Bar geht oder alleine eben in den Club, dass man so einen Stempel dann teilweise hat oder eben so gewisse Signale sendet, die man gar nicht senden will und das andere dann gleich schon doch was Spezielles über einen denken. Also sehr viele meinten ja, wenn man alleine in den Club geht, naja, dann ist man ja auf der Suche. Oder man ist halt irgendwie eigenartig. Ja, muss man kämpfen gegen diese Ideen, glaube ich, oder? Das ist, ja, so, oder es muss einem einfach egal sein, was so die anderen denken, aber das ist ja manchmal einfacher gesagt als getan. Ja. Ich hatte das ja auch im Club, dass ich auch erst auf die Tanzfläche bin und ich dachte nur, nee, und bin sofort wieder runter von der Tanzfläche. Ich wusste gar nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Ja. Und dann bin ich nochmal rauf und ja, dann irgendwann hörten halt die Gedanken auf. Ja. Und ich habe auch gemerkt, also mich hat keiner komisch angeschaut, mich haben manche angelächelt. Viele haben ja auch, selbst wenn sie in der Gruppe sind, so ein bisschen für sich getanzt und dann war das so ein großes Etwas da, so eine Masse und jeder ist irgendwie für sich, aber doch irgendwie steht in Beziehung zu den anderen. Ja, ich finde, was ich schöner finde auch für dieses Stück, ist auch, dass spürt man in deine Stimme, so diese Gefühl von Anxiety, ein bisschen, du bist in dieser Situation, du bist in die Toilette und sagst, okay, ich muss wieder auf die Tanzfläche und man merkt, ist ein du bist ein bisschen aufgeregt. Es war auch super aufregend, ja. Ja. Und für manche Leute kann vielleicht, es ist gar nicht aufregend, für andere Leute ist es sehr aufregend, aber was richtig in Wert in dem Stück ist, man merkt richtig, dass in dem Moment, in die Stimme kann man irgendwas spüren. Und da freue ich mich sehr, weil ich finde, es ist ein Stück, wo es gibt keine richtige Erzählerstimme, aber es gibt so eine Erzählung in Dispositivo, wo in Exit was erlebt und durch Machen sozusagen erzählt. Aber Wirst du in Zukunft immer ohne Erzählerstimme arbeiten? Was glaubst du? Was kannst du dir vorstellen? Also das war das erste Mal, dass ich so gearbeitet habe. Sonst hatte ich immer eher klassische Stücke, eben mit O-Tonsprecher, O-Tonsprecher. Und ich finde, für dieses Stück passt es sehr gut, so in der Form. Und ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit auch so wieder weiterarbeiten. Und es kommt halt immer aufs Thema an. Und da ist auch meine Stimme weg. es kommt aufs Thema an. Aber ich denke, dass ich schon, also ich arbeite gerne so in Collagenform und da passt das ganz gut. Okay, dann freue mich sehr. Vielen Dank, Vivian Schütz, und vielen Dank dem ganzen Team von Expose Yourself am experimentelles Radio Kurs in Bauhaus Universität. Sie hören Bauhaus FM. Ihr hört, you are hearing Bauhaus FM sendet 48 Stunden nichts. Und ich bin Alessandro Bosetti. Ich höre viel und ich freue mich drauf. J'ai 7 ans et demi. J'ai 9 ans et demi. J'ai 10 ans. Et j'ai 10 ans. Et j'ai 10 ans. Et j'ai 11 ans. Et j'ai 12 ans. J'ai 13 ans. J'ai 14 ans. Et j'ai 15 ans. Et j'ai 17 ans. J'ai 18 ans. J'ai 19 ans. J'ai 20 ans. J'ai bientôt 21 ans le 15 novembre. J'ai 22 ans. Et j'ai 23 ans. J'ai 25 ans. Et j'ai 26 ans. Et j'ai 27 ans. Et j'ai bientôt 29 ans. Et j'ai 29 ans. Donc, je suis né le 9 octobre 1966. Donc, ça fait 30 ans bientôt. Et j'ai 30 ans. J'ai 31 ans. Et j'ai 32 ans. J'ai 33 ans. J'ai 33 ans et demi. 34 ans. J'ai 35 ans dans 10 jours. J'ai 35 ans. Et j'ai bientôt 36 ans. J'ai 36 ans. J'ai 37 ans. J'ai bientôt 38 ans. J'ai 38 ans. J'ai 39 ans, pardon. Voilà. 40 ans. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Et j'ai 41 ans. Je suis né le 26 mai 1956. L'âge, bah, je compte très mal. Ça doit faire 41 ans. Presque 42 ans. J'ai 43 ans. J'ai 43 ans, hélas. J'ai 44 ans. Et j'ai bientôt 45 ans. J'ai 45 ans. Et j'ai 46 ans. J'ai 49 ans. 47 ans, pardon. Et j'ai 48 ans. Mon âge est de 49 ans. 48 ans. 49 ans. Et j'ai 48 ans. J'ai 49 ans. Eh bien, j'ai 50 ans. J'ai 52 ans. J'ai 53 ans, pratiquement. J'ai 54 ans. Et j'ai 54 ans. J'ai 55 ans. Et j'ai 57 ans. J'ai 58 ans. Je suis né le 5 janvier 1938. Et j'ai 60 ans au mois d'avril. Ah ouais, je sais jamais. Hein. J'ai 61 ans. J'ai 63 ans. J'ai mon âge, il est très exactement, je n'ai pas de raison de le cacher, de 63 ans. Je suis né le 3 avril de l'année 1933. J'ai 60 ans. Je m'en vais sur mes 62 ans. J'ai 65 ans.